In meinem Radio spielen sie Big und Pack. In meinem Radio hörst du nur Flip-Hop. In meinem Radio und guckst sie mitten im Tag. In meinem Radio, in meinem Radio, in meinem Radio spielen sie Nas und Jay. In meinem Radio lauf deine Party mit Hey. In meinem Radio und hier ist alles okay. In meinem Radio, in meinem Radio, hey. In meinem Radio läuft Mucke wie Manuelsen oder Pi, alles leider nicht so lukrativ. Aber guck mal, wie die Leute es feiern. Denn mein Radio bringt so von der Nordsee nach Bayern. Sieh, es gibt einen Unterschied zwischen FFH und mir, weil in meinem Radio nicht nur Spaß moderieren. Ich hab ein super Team, bei anderen Sendern wird nur gut verdient, weil sie nichts Gutes spielen und Werbung länger ist als der Kuder in Berlin. Ich bei mir in meinem Radio dreh uns im Auto auf, fahr den Sitz zurück, Brautschau. Du bist high, ohne dass du was zu rauchen brauchst, und du bist laufend drauf in meinem Radio, Flowrider, Pausenclown. Und Nena geht zu Frauentausch, das ist mein Radio und so wird's bleiben, bis die anderen die Seele. In meinem Radio spielen sie Big und Pack. In meinem Radio hörst du nur Flip-Hop. In meinem Radio und guckst sie mitten im Tag. In meinem Radio, in meinem Radio, in meinem Radio spielen sie Nas und Jay. In meinem Radio lauf deine Party mit Hey. In meinem Radio und hier ist alles okay. In meinem Radio, in meinem Radio, hey. In meinem Radio ist alles gut, denn wir erleichtern dir dein Leben wie ein Flaschenzug. Komm und lass es zu, und eines Tages hören uns endlich auch die Massen zu. Denn ich hab Style und einen krassen Groove. Hier bei mir in meinem Radio gibt's beim Wetter immer Sonnenschein. Kein Drama wie in Columbine, lass wie Reinhard May über den Wolken sein. Von mir aus roll die ein, fahr auf dem Roller heim. Auf der Landstraße anhalten, stehen für eine tolle Zeit. Und du wirst von Kaltbrenners Folter befreit. Guck, dieser Song ist Nummer 1 in meinem Radio, und alle Lichter hier sind farbenfroh. In meinem Radio gibt es keine 9mm. Trotzdem kriegt die Konkurrenz eine gewischt mit Seba. Sie bald hört uns jeder. In meinem Radio spielen sie Calcha Candela. In meinem Radio spielen sie Big und Pack. In meinem Radio hörst du nur Flip-Hop. In meinem Radio und guckst sie mitten im Tag. In meinem Radio, in meinem Radio, in meinem Radio spielen sie Nas und Jay. In meinem Radio lauf deine Party mit Hey. In meinem Radio und hier ist alles okay. In meinem Radio, in meinem Radio, hey. Mein Radio ist besser als der Rest. In diesem Radio werden all die Trends gesetzt. Diese anderen Sender sind so erdenklich schlecht. Hol dir eine Stange Dynamit und dann spreng sie weg. Sieh, mein Radio ist besser als der Rest. In diesem Radio werden all die Trends gesetzt. Diese anderen Sender sind so erdenklich schlecht. Und ich hoffe, du erkennst es jetzt. Sieh, ich hoffe, du erkennst es. In meinem Radio